Hallo Krebs, du bist Schachmatt! Glaubt, ich wäre schon verreckt. Todesanzeigen, Schadenfreude, total verzeckt. Ihr habt euch zu früh gefreut. Selbst der Tod hat sich davor gescheut, sich mit mir anzulegen. Er fordert Kraft, er hat's nicht geschafft. Ich bin wieder da. Ich bin zurück von den Toten, hab's ihr alle ausgeboten. Und die Hölle bleibt für heute mal kalt. Ich bin zurück, zurück um zu kämpfen, als die erste Gewalt. Ich bin zurück von den Toten, wartet ab ihr Scheißroten, wartet ab ihr ganzes Scheißgutmenschenpack. Ich bin wieder da. Zu euch Idiotenzecken war mein Tumor ein Genie. Solch nahen Kontakt zu einem genialen Gehirn hattet ihr nie. Ihr seid wie dieses Witzsystem. Denken verboten, sonst gibt's ein Problem. Doch wir beschreiten weiter unseren Weg. Kampf auf den Fahnen steht. Zurück von den Toten, habt ihr alle aufgeboten. Und die Hölle bleibt für heute mal kalt. Ich bin zurück, zurück um zu kämpfen, als die erste Gewalt. Ich bin zurück von den Toten, wartet ab ihr Scheißroten, wartet ab ihr ganzes Scheißgutmenschenpack. Ich bin wieder da. Vielen Dank für eure Hilfe, nur so konnte ich den Krebs überstehen. Ihr standet zu mir in meiner schwersten Zeit. Es ist meine Pflicht in alle Ewigkeit, in treuer Kameradschaft zu euch zu stehen, gemeinsam unseren Weg zu gehen. Ich bin zurück, zurück von den Toten. Ich habe das Leid gesehen und ich werde vor meinen Feinden niemals kampflos gehen. Ich bin zurück von den Toten gegen Zions Klemmelboten, gegen dieses kranke System. Ich bin wieder da.